schlau machen. Ich würde nochmal darauf verweisen, dass der Dieter das jetzt ja mit seinem Co-Referat zur Maschinerie Standpunkt, der das Kapitalverhältnis gerne außen vor lassen möchte.